Werfen wir also einen Blick auf jene Komponenten, die für Walder den Komplex Schamanismus ausmachen. Seine Liste ist nicht abschließend, umfasst aber die zentralen Elemente. Wir erweisen uns als brave Schüler und stellen seine Punkte so vor, als würden wir sie für unseren leider nicht existenten Zettelkasten notieren. Alle Zitate stammen vom Meister persönlich. Komponente 1 ist die rituelle Ekstase. Dabei geht es ursprünglich nicht um das, was traditionell als Besessenheit gilt, also dass ein Geist Besitz über einen Menschen nimmt, was ja auch das Christentum kennt, in Zungenreden, Exorzismus etc., sondern um das Heraustreten der eigenen Seele aus dem Körper. Dabei sinken die Lebensfunktionen auf ein anormales Minimum herab. Der Atem verflacht, Herz- und Pulsschlag verlangsamen sich, die Wärme schwindet, die Glieder erstarren, die Sinne versagen den Dienst, werden unempfindlich gegen Schmerz, Licht und Schall. Der Mensch scheint entleert, er gleicht einem Schlafenden, Erschöpften, Sterbenden. Der Kern des sibirischen Schamanismus sei die Gabe, die eigene Seele fortschicken zu können. Trotzdem reicht das nicht aus, um den Schamanismus zu definieren, da ähnliche Phänomene in den verschiedensten Religionen auftreten. Man dürfe die Ekstase keinesfalls pathologisieren. Es steht zwar wohl fest, dass ein guter Teil der von den Feldforschern beobachteten Schamanen epileptisch, seelisch instabil, sexuell gehemmt oder krankhaft veranlagt oder ähnliches war. Trotzdem handelt es sich beim Schamanismus um eine Kulturerscheinung. Und nach unseren Ausführungen sollte klar sein, dass die genannten Phänomene vor allem Resultate jahrhundertelanger Verfolgung und Marginalisierung sind, die ebenso von gesunden Menschen ausgeführt werden. Entscheidend sei, dass die ekstatischen Szenen eingebettet sind in den nach mehr oder weniger strengen Regeln ablaufenden Ritus und bezogen auf den jeweils gültigen, das Weltbild prägenden Mythos. Komponente 2 sind theriomorphe, tiergestaltige Hilfsgeister. Schamanen verfügen nicht nur über unmittelbare Beziehungen zur Geisterwelt, sondern sie stehen in einer dauerhaften Beziehung zu bestimmten Geistern. Ihr Vorhandensein ist eine sine qua non des schamanischen Komplexes, sagt Weider. Ohne Hilfsgeisterglaube kann nicht über Schamanismus geredet werden.